Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Guten Morgen, Asterix. Guten Morgen, Obelix. Das kleine, uns wohlbekannte gallische Dorf liegt friedlich im Schutz des großen aremorikanischen Waldes mit seinen saftigen Wildschweinen. Man genießt die warme Frühlingssonne und sieht der Zukunft mit Optimismus entgegen. Doch zu Unrecht. Denn im fernen Rom schmiedet Cäsar wieder einmal finstere Pläne. Das gallische Dorf soll einer Römersiedlung weichen. Ich werde euch meinen Plan kurz erläutern. Nachdem Vercingetorix in Gallien geschlagen worden war, legte er seine Waffen dem ruhmreichen Führer zu Füßen, welcher ganz Gallien besetzt hatte. Nein, nicht ganz Gallien. Ein ganz kleines Dorf, voll unbeugsamer Barbaren, wagte und wagt es immer noch, ihm Widerstand zu leisten. Von wem redet er? Von sich. Er spricht von sich oft in der dritten Person. Ah, er ist großartig. Wer? Na, ihr. Ach, er. Diese Gallier meinen, sie könnten sich der römischen Zivilisation widersetzen, nur weil sie einen Zaubertrank besitzen, der ihnen übermenschliche Kräfte verleiht. Und weil sie durch einen Wald geschützt sind, der sie ernährt. Aber ich werde sie zwingen, diese Zivilisation anzunehmen. Der Wald wird gefällt und an seiner Stelle wird ein Park angelegt. Schließlich wird rings um das Dorf eine Römersiedlung gebaut. Und dann ist das Dorf nur noch ein unbedeutender Vorort, der sich anpasst oder verschwindet. Bravo, O Cäsar! Fantastisch! Ich habe mich an einen unserer begabtesten Nachwuchsbaumeister gewandt. Er heißt Quadratus und hat die Pläne für das Projekt ausgearbeitet. Quadratus hat nicht nur zahlreiche Mietshäuser gebaut, von denen viele nicht eingestürzt sind. Er ist auch der Erfinder des Kaufdomus, wo es einfach alles gibt, und des Verein, in dem man die Gladiatorenkämpfe vom eigenen Pferdewagen aus genießen kann. Und wie willst du diese Anlage nennen, mit der du die Gallier zivilisieren willst? Quadratus meinte, Rom 2. Aber es gibt nur ein Rom. Deshalb habe ich beschlossen, sie Trabantenstadt zu nennen. Noch herrscht Friede, wo die Trabantenstadt entstehen soll. Die einzigen, die wirklich Grund zur Sorge haben, sind die Wildschweine. Denn Asterix und Obelix streifen durch den Wald, auf der Jagd nach ihrem Mittagessen. Der Wald wirkt etwas vernachlässigt. Man müsste mal wieder die Römer durchjagen. Da kommt jemand. Los, wir verstecken uns im Unterholz. Na, hör mal. Wenn sich jemand verstecken muss, sind es die anderen. Schließlich ist das unser Wald. Aus ihrem Versteck im Gebüsch beobachten Asterix und Obelix, wie einige Römer eine Maßstange auf den Waldboden legen. Einer von ihnen notiert sich dazu Zahlen. Es ist Cäsars Baumeister Quadratus. Naja, plus 10 Fuß macht 602 Fuß plus 3 Handbreit. Ja, wir messen noch mal von diesem Baum aus. Um den Baum zu markieren, kerbt Quadratus mit einem Messer ein Kreuz in die Rinde. Keine gute Idee, wenn man dabei von Idefix beobachtet wird. Au! Hierher, Idefix! Sagt eurem Hund, er soll mich loslassen! Gut, aber rührt die Bäume nicht an, wenn Idefix dabei ist. Er hat es nicht gern. Pfui, Idefix, du verdirbst dir noch den Appetit. Ihr solltet euch nicht in dem Wald hier herumtreiben. Das könnte böse Folgen für euch haben, wenn man euch wieder erwischt. Ich muss mit dem Chef darüber reden. Es ist nicht normal, dass sich die Römer den Gefahren des Waldes aussetzen, vor allem, wenn wir die Größte sind. Römer sind im Wald? Wie erwartet ist Majestix alles andere als erfreut, als Asterix und Obelix von dem ungewöhnlichen Zwischenfall im Wald berichten. Auch Miraculix ist besorgt. Auf diese Römer müssen wir aufpassen. Schließlich kann nicht jeder im Wald herumspazieren, wie es ihm passt, beim Teutates. Sie haben Vermessungen durchgeführt. Man vermisst keinen Wald aus purem Vergnügen. Sie führen was im Schilde. Wir passen auf Sie auf, o Miraculix, unser Druide. Und sobald wir Sie was im Schilde führen sehen, schlagen wir zu. Währenddessen lässt Baumeister Quadratus im Feldlazarett von Aquarium seine Wunden versorgen und muss sich dabei vom Lagerkommandanten Centurio Hasenfuß gute Ratschläge anhören. Ich hab dich gewarnt, Quadratus. Diese Gallier sind Barbaren und sie haben's nicht gern, wenn man in ihrem Wald herumläuft. Das ist nicht mehr ihr Wald, Centurio Hasenfuß. Das ist die künftige Trabantenstadt. Aus ist's mit den Barbaren und ihren Wäldern. Es lebe der Fortschritt. Der Wald kommt weg. Dann müssten zuerst die Gallier weg. Genau. Und dabei zähle ich auf dich. Befehl Cäsars. Deine Truppen sollen die Baustelle schützen. Schon gut, schon gut. Aber dann wird nachts gearbeitet. Ganz unauffällig. Nachts ist die Gefahr geringer, auf Gallier zu stoßen. Wie du willst. Ich jedenfalls fürchte mich nicht vor den Galliern. Noch in derselben Nacht bewegt sich eine Karawane iberischer, lusitanischer, numidischer, belgischer und gotischer Sklaven Richtung Wald. Zusammen mit ihren Vorarbeitern und einer Eskorte römischer Legionäre. So, da sind wir. Jetzt könnt ihr Bäume ausreißen. Psst, macht keinen Lärm. Hier wird leise gearbeitet. Ich will keinen Laut und keinen Peitschenknall hören. Die Gallier dürfen nichts merken. An die Arbeit! Die Sklaven binden Seile um einen Baum und ziehen mit vereinter Kraft daran, um ihn auszureißen. Der Wunsch von Centurio Hasenfuß nach einer Aktion in aller Stille erfüllt sich allerdings nicht. Was war das? Die Iberer. Sie können nicht arbeiten, ohne zu sehen. Gut. Sie sind von der Arbeit befreit. Aber... Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt. Das sind jetzt die Belgier. Die Belgier werden auch befreit. Verzeihung, ich bin Lusitanier. Ja, und? Ich kann zwar nicht singen, aber ich kann euch etwas vortragen, wenn ihr wollt. Die Strategie von Centurio Hasenfuß scheint nicht so recht aufzugehen. Immer mehr Sklaven finden heraus, wie einfach es ist, von der Arbeit befreit zu werden. Man muss nur die Stimme erheben. Im Wald, da sind die Räuber. Jetzt singen die Goten. Im Verein sind sie schrecklich. Die machen gern Musik. Im Wald, da sind die Räuber. Bringt sie zum Schweigen! Womit denn? Ihr wollt ja keinen Peitschenknall hören! Die machen gern Musik. Verzeihung, Hombres, aber die Belgier und wir versuchen da drüben etwas zu schlafen. Würde es euch sehr stören, etwas weniger Krach zu machen? Jetzt reicht's! Alle Mann an die Arbeit bis zur Morgendämmerung! Sonst ziehe ich euch das Fell über die Ohren! Die Sklaven sind nicht begeistert, dass sie nun doch arbeiten sollen. Und so lassen sich die Numider etwas einfallen, um die Nacht zu verkürzen. Kikiriki! Es dämmert. Wir ziehen ab. Wo dämmert's? Kikiriki! Komm, wir ziehen ab. Ja, aber es ist doch pechschwarze Nacht. Kikiriki! Die stimmgewaltigen Numider im Wald täuschen nicht nur den Centurio. Sie verlocken auch den Hahn im Dorf der Gallier zu unzeitgemäßen Äußerungen. Es dauert nicht lang, bis das ganze Dorf auf den Beinen ist, mitten in der Nacht. Jetzt ist passiert. Ich hab's ja gewusst. Uns ist der Himmel auf den Kopf gefallen. Was bedeutet das, O Druide? Der Hahn hat gekräht und die Sonne geht nicht auf. Das weiß ich nicht, Asterix. Wenn es hell wird, schaust du dich mal im Wald um. Dort tut sich was. Als die Sonne schließlich doch noch aufgeht, machen sich Asterix und Obelix auf den Weg in den Wald. Was suchen wir eigentlich, Asterix? Das weiß ich noch nicht, Obelix. Es dauert nicht lange, bis Idefix die nächtlichen Spuren der Römer findet. Einen riesigen, frisch entwurzelten Baum mitten im Wald. Armer Idefix. Der umgeworfene Baum hat ihm einen Schock versetzt. Warte, das bringe ich wieder in Ordnung. Obelix packt den gewaltigen Baum und rammt ihn mitsamt seinen Wurzeln wieder in den Erdboden. So, das wär's, mein Idefix. Siehst du, es ist gar nichts passiert. Komm, wir sagen dem Druiden Bescheid. Hier scheint's nachts ja hoch herzugehen. Über die nächtlichen Ereignisse im Wald unterhalten sich zur selben Zeit im Römerlager Aquarium auch Quadratus und Centurio Hasenfuß. Du willst also heute Nacht wieder hingehen? Was heißt hier, ich will? Wir werden den Wald roden und die Trabantenstadt bauen. Außerdem sind die Gallier gar nicht gefährlich. Sie haben sich durch den Riesenkrach, den wir gemacht haben, überhaupt nicht stören lassen. Sie besitzen Zauberkräfte. Die Bäume des Waldes sind ihre Freunde. Doch Quadratus lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Als es Nacht wird, macht er sich mit seinen Sklaven wieder auf den Weg in den Wald. Ich warne euch. Ich verstehe keinen Spaß mehr. Fangt jetzt an, um den gestern entwurzelten Baum Bäume auszureißen. Oh, Quadratus! Der Baum, den wir gestern ausgerissen haben, steht wieder fest verwurzelt da. Wie? Wer? Wie? Wie? Die ungewohnten Geräusche aus dem Wald regen den Hahn im Dorf der Gallier erneut mitten in der Nacht zu stimmlichen Höchstleistungen an. Die zweite schlaflose Nacht im Dorf der Gallier führt zu gewissen Spannungen, die unsere gallischen Freunde auf die gewohnte Art bekämpfen. Am Ende der Prügelei stellt sich, wie so oft, die Frage: Wer hat diesen Streit angefangen? Der Hahn! Diese schlaflosen Nächte werden allmählich ermüdend. Asterix? Ja, O Miraculix, unser Druide? Morgen Nacht gehen wir in den Wald. Spannungen gibt es unterdessen auch im Lager von Aquarium. Meine Legionäre können nicht gegen Wunder kämpfen. Ich weigere mich, dir zu helfen. Meinetwegen! Ich verzichte auf deine Legionäre! In der kommenden Nacht zieht Quadratus ohne militärische Eskorte in den Wald. Und er verfolgt eine neue Strategie. Damit die gefällten Bäume nicht wieder Wurzeln schlagen, transportieren wir sie diesmal ab. Los, fang an! Was Quadratus nicht ahnt, ist, dass sein nächtliches Bäumefällen heimlich beobachtet wird. Von Asterix, Obelix und Miraculix. Wie gut, dass wir Idefix nicht mitgenommen haben. Das hätte ihm gar nicht gefallen. Hast du gesehen, O Druide? Sie bringen die Bäume weg. Hab ich. Das wird lustig morgen. Gehen wir. Nach einer arbeitsreichen Nacht präsentiert Quadratus Centurio Hasenfuß stolz seinen Erfolg. Auf dem Appellplatz des Römerlagers Aquarium stapeln sich einige mächtige Eichenstämme. Schau dir an, was wir heute Nacht alles geschafft haben, Hasenfuß. Bald können wir das erste Haus der Trabantenstadt bauen. Das geht mir zu einfach. Freu dich nicht zu früh. Notis Eauton. Was heißt denn das schon wieder? Weiß ich nicht. Das ist griechisch. Während man im Römerlager über Baumstämme und Fremdsprachen diskutiert, besuchen Asterix, Obelix und Miraculix die Lichtung im Wald, von der die Bäume stammen. Dort, wo sie entwurzelt wurden, klaffen große, hässliche Löcher im Boden. Was machen wir jetzt, O Druide? Jetzt werft ihr in jedes Loch eine von diesen Eicheln. Das sind ganz normale Eicheln, die ich mit einem kleinen Zaubertrank behandelt habe. Die Wirkung des kleinen Zaubertranks von Miraculix ist, wie immer, überwältigend. Kaum berührt die Eichel den Boden eines Lochs, schießt eine gewaltige, hochgewachsene Eiche in die Höhe. Sagenhaft! Wieso? Das ist doch eine Eiche wie jede andere. Aber hast du gesehen, mit welcher Geschwindigkeit sie gewachsen ist? Ich habe zum ersten Mal eine Eiche wachsen sehen. Ich weiß also nicht, mit welcher Geschwindigkeit sie sonst wachsen. Ein paar Eichen später kehren unsere Freunde zufrieden ins Dorf zurück. So, alle Bäume sind nachgewachsen. Die werden schön dumm gucken, die Römer. Das muss gefeiert werden. Ich lade euch zu mir zum Essen ein. Es dauert nicht lange, bis Asterix ein paar Wildschweine über dem Feuer geröstet hat und seine Freunde zum Essen rufen kann. Setzt euch, es ist gleich fertig. Wildschwein, fein! Oh, ich habe noch eine von den Eicheln übrig. Nein, Obelix, nicht werfen. Oh, zu spät. Als Obelix die Eichel in der Hütte von Asterix auf den Boden wirft, schießt im Nu eine mächtige Eiche in die Höhe und zertrümmert das Dach. Du reißt mir sofort den Baum aus. Das wäre Idefix gar nicht recht. Wechseln wir lieber das Haus. Aber das stimmt. Die wachsen sehr schnell, die Eichen. Schau einer an. Diese Feststellung muss auch Quadratus machen, als er in der folgenden Nacht mit seinen Sklaven in den Wald kommt. Also mach die Lichtung größer, dann gibt es doppelte Ration für... Da ist keine Lichtung mehr. Was heißt, da ist keine mehr? Seht selbst! Das verstehe ich nicht. Trotzdem, wir müssen weitermachen. Und kein Wort davon in der Garnison. Im Garnisonslager Aquarium ist man freudig erstaunt über die vielen Baumstämme, die jeden Morgen vom Wald auf den Appellplatz gebracht werden. Ich muss zugeben, die Arbeit geht gut voran, Quadratus. Ich wundere mich über die Geduld der Gallier. Es sieht ganz so aus, als hätten sie in dir ihren Meister gefunden. Weit gefehlt. Denn was nachts im Wald passiert, machen die Gallier am Tag wieder ungeschehen. Und treiben Quadratus so jede Nacht aufs Neue in die Verzweiflung. Ich kann gar nicht hinsehen. Ist die Lichtung noch da? Mhm. Oh, darauf war ich gefasst. Das macht nichts. Wir machen weiter. Der Arbeitseifer von Quadratus ist beachtlich. Dabei sehen doch sogar die Sklaven, dass dieser Eifer vergeblich ist. Hombre, ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Arbeit sehr sinnvoll ist. Wir werden zwar nicht dafür bezahlt, aber trotzdem. Ruhe, weitermachen. Nach mehreren Nächten verbissenen Arbeitens und einem Appellplatz voller Baumstämme brennt Centurio Hasenfuß darauf, sich den bisherigen Erfolg anzusehen. Ansehen? Was ansehen? Na, die Baustelle. Da muss doch inzwischen eine riesige Lichtung entstanden sein. Aber das geht nicht. Hast du denn keine Angst vor den Galliern am helllichten Tag? Ach was, auf freiem Feld kann man ja sehen, was auf einen zukommt. Das stimmt. Wenn es denn im Wald ein freies Feld geben würde. Aber nach dem sucht Centurio Hasenfuß vergeblich. Also, wo ist denn nun die Lichtung? Es gibt keine Lichtung. Es gibt keine? Und die Baumstämme? Wo kommen die her? Von hier! Aber ich mach weiter. Und wenn ich die Sklaven im Akkord sterben lassen müsste... Den Gefühlsausbruch von Quadratus haben auch unsere Gallier mitbekommen. Seit die Römer im Wald ihr Unwesen treiben, lassen Asterix und Obelix sie nämlich nicht mehr aus den Augen. Hast du das gehört, Obelix? Das muss nicht sein, dass die Sklaven für die Dummheit der Römer bezahlen. Ich habe eine Idee. Hast du keine Angst, dass dir die Ideen mal ausgehen könnten? Asterix erzählt Miraculix von seiner Idee. Mit einer großen Amphore Zaubertrank im Arm und Obelix an seiner Seite macht er sich kurze Zeit später auf den Weg zum Römerlager Aquarium. Die Sklaven müssen in diesem Teil des Lagers sein. Es wird von mehreren Legionären bewacht. Lass mich nur machen. Hey! Ruf deine Kameraden her! Wache zu mir! Aber nein! Doch nicht so! Wache zu ihm! Hey! Während Asterix und Obelix das Lager betreten, beraten die ramponierten römischen Wachposten das weitere Vorgehen. Gut, gehen wir wieder auf unsere Posten. Den kleinen Zwischenfall brauchen wir nicht zu erwähnen. Es ist ja nichts passiert. Nichts. Außer der unbedeutenden Tatsache, dass Asterix und Obelix sich mit dem Chefsklaven unterhalten, dem Numiden Duplicata. Bist du zufrieden mit diesem Sklavendasein, O Duplicata? Ach, die Sklaverei hat keine große Zukunft. Die Römer werden euch zu Tode schinden. Macht einen Aufstand! Das ist leicht gesagt. Aber da sind die Legionäre, die Vorarbeiter. Sie haben Peitschen und Waffen. Sie sind stärker als wir. Ich hab, was ihr braucht. Asterix überreicht Duplicata die Amphore mit Zaubertrank und erklärt ihm, welche Wirkung er hat. Der Chefsklave verliert keine Zeit und sorgt dafür, dass alle Sklaven davon trinken. Als die Vorarbeiter kommen, um die Sklaven zur Arbeit anzutreiben, erleben sie ihr blaues Wunder. Vorwärts, Sklaven! An die Arbeit! Nein, uns reicht's. Andauernd Bäume auszureißen, die wieder nachwachsen. Was? Du willst wohl meine Peitsche spüren? No! Statt einen Schlag mit der Peitsche zu bekommen, hat Duplicata es vorgezogen, den Vorarbeiter seine Faust spüren zu lassen. Es ist das Startsignal für den Aufstand der Sklaven. Und der spricht sich im Lager schnell herum. Lasst Alarm! Aufstand der Sklaven! Das hat uns noch gefehlt. Keine Sorge, darin kenne ich mich aus. Die werde ich schon klein kriegen. Aber Centurio Hasenfuß täuscht sich. Seine Legionäre sind in der Überzahl und bewaffnet. Trotzdem schaffen sie es nicht, den Aufstand zu beenden. Die Sklaven scheinen auf einmal übermenschliche Kräfte zu besitzen. Was ist? Kriegst du sie jetzt klein oder nicht? Warte, ich frag mich gerade, ob... Ob es im Sklavenlager einen Vorfall gegeben hat, der vielleicht nicht gemeldet wurde. Hasenfuß lässt die Wache antreten. Ihr wart doch um das Lager der Sklaven zum Dienst eingeteilt. Habt ihr niemanden hineingehen sehen? Nein, wirklich nicht. Wenn ich genau nachdenke, war da so ein dicker Kerl. Ich glaube, da war auch noch so ein kleiner Kerl dabei, aber so klein. Wir haben praktisch kein Wort miteinander gewechselt. Hättet ihr das nicht gleich sagen können, dass Asterix und Obelix in das Lager eingedrungen sind? Aha, hab ich mir doch gedacht, dass ich die Typen kenne. Wegtreten! Das war's, Quadratus. Die Gallier haben die Sklaven mit Zaubertrank vollgepumpt. Jetzt sind sie unbesiegbar. Wieso unbesiegbar? Deine Legionäre sind Schlappschwänze. Jetzt rede ich mit den Sklaven. Das wollen wir erst mal sehen, ob's stimmt, dass sie unbesiegbar sind. Siegessicher marschiert Quadratus ins Lager der aufständischen Sklaven. Und fliegt in hohem Bogen wieder hinaus. Und? Stimmt's? Ja, stimmt. Auch Quadratus ist nun klar, dass der Aufstand der Sklaven nur auf diplomatischem Weg gelöst werden kann. Ausgestattet mit einer weißen Fahne, wagt er sich zusammen mit Centurio Hasenfuß ins Sklavenlager, um sich die Forderungen von Duplicata anzuhören. Wir wünschen ein paar geringfügige Änderungen in unseren Arbeitsbedingungen. Wir wollen bezahlt werden und sobald das erste Haus steht, wollen wir freigelassen werden. Selbstverständlich fordern wir auch bezahlten Urlaub, Überstundenvergütung Stufenweisen Abbau der Peitschenhiebe, Abbau der Akkordarbeit sowie Erstellung angemessener Unterkünfte. Und wenn ich ablehne? Na dann setzt zweiter Hiebe. Nun, ich denke, dass wir zu einer Einigung ohne Hintergedanken kommen können. Mittels derer wir im Geiste totaler, vertrauensvoller Zusammenarbeit gute Arbeit leisten werden. Na gut, wir fangen gleich an. Für 50 Sterze die Stunde. Die geänderten Arbeitsbedingungen der Sklaven bleiben auch den römischen Legionären nicht verborgen. Sie sind darüber wenig erfreut und stellen Centurio Hasenfuß zur Rede. Ich habe gehört, dass die Sklaven 5 Sesterze die Stunde bekommen. So viel kriegen wir nicht. Das ist ungerecht. Auf eure Posten! Erst müssen wir zu einer Einigung kommen. Während Hasenfuß seine kleinen Probleme in Ordnung bringt, haben Tarifvertrag und Zaubertrank bewirkt, dass die Arbeit auf der Baustelle wieder aufgenommen wurde. Vom Zaubertrank gestärkt, geht den Sklaven die Arbeit leicht von der Hand. Sie reißen im Wald einen Baum nach dem anderen aus. Asterix und Obelix beobachten das Geschehen. Ich verstehe das nicht, Asterix. Ich dachte, sie würden einen Aufstand machen und nicht mehr arbeiten. Hey, Duplikata, warum reißt du die Bäume aus? Verschwindet hier, das Betreten der Baustelle ist verboten. Aber hör mal, Numise. Vorarbeiter, an die Arbeit! Ich fühle mich etwas schlapp. Gib mir ein paar Peitschenhiebe. Die spinnen, ja. Die Sklaven. Ach, was? Sollen sie sich ruhig austoben? Morgen lassen wir die Bäume wieder nachwachsen. Die erstaunliche Wachstumsgeschwindigkeit gallischer Eichen wird für die Sklaven zum Problem. Die Kameraden bringen gerade die letzten Bäume von heute Nacht ins Lager. Du kannst uns bezahlen. Übrigens sind die Kameraden und ich der Meinung, dass für die Nachtarbeit ein Zuschlag gezahlt werden sollte. Ich zahle euch nicht dafür, dass ihr mir Bäume anliefert. Ich zahle euch fürs Waldroden und Häuser bauen. Und der Wald ist nach wie vor unberührt. Aber du weißt doch, dass die Bäume, die wir ausgerissen haben, von dort stammen. Dafür gibt's keinen Beweis. Denkt dran, ihr werdet erst ausbezahlt, wenn die Arbeit abgeschlossen ist. Ist das klar, Sklave? Es ist nicht leicht, das einzusehen, Meister. Ah, Centurio. Deine Leute vernachlässigen ihre Pflicht? Sie sollen tagsüber die Baustelle bewachen, damit keiner die Bäume nachwachsen lässt, die nachts ausgerissen wurden. Meine Leute streiken. Aber sie lassen mit sich reden. Heute geht's um die Ausgangserlaubnis bis Mitternacht. Die Abgesandten verlangen Verlängerung um eine Stunde. Während Centurio Hasenfuß sich mit dem Streik der Legionäre herumschlägt, versucht auch Chefsklave Duplicata sein Problem zu lösen. Er geht zum Dorf der Gallier und spricht mit Majestix und den Dorfoberen. Ihr hindert uns daran, freie Menschen zu werden, indem ihr uns hindert, mit unserer Arbeit fertig zu werden. Aber wenn ihr im Wald Bäume ausreißt, tut ihr vielen weh. Idefix zum Beispiel. Und den Wildschweinen. Der ganzen Gesellschaft dort. Ja, unter anderem ist das auch ein gesellschaftliches Problem. Aber die Wildschweine und die ganze Gesellschaft dort sind frei. Und euer Hund auch. Du hast recht, Numide. Wir werden euch nicht mehr hindern, mit eurer Arbeit fertig zu werden. Im Gegenteil. Ich gebe euch sogar noch Zaubertrank. Aber Druide. Keine Sorge. Wir amüsieren uns jetzt auf Kosten der Römer. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen, indem wir den Sklaven helfen. Baumeister Quadratus hat allen Grund, zufrieden zu sein. Die als Überstunden bezahlte Arbeit schreitet plötzlich verblüffend schnell voran. Schon bald klafft im Wald der Gallier eine riesige, freie Fläche ohne Bäume. Sehr zum Missfallen der ansässigen Wildschweinjäger und ihrer Haustiere. Armer Idefix! Komm, Obelix. Miraculix, unser Druide, weiß schon, was er tut. Aber die Wildschweine machen sich rar. Ja, aber dafür kriegen wir einen Haufen neuer Römer. Dein Wort in Teutates Ohr, Asterix. Dein Wort in Teutates Ohr. Während unsere Gallier die neuen Entwicklungen skeptisch beäugen und Centurio Hasenfuß tapfer die Tarifverhandlungen mit seinen Legionären fortsetzt, reist Quadratus nach Rom. Baumeister Quadratus aus Gallien bittet, von Cäsar empfangen zu werden. Soll reinkommen. Ave Cäsar! Das erste Gebäude der Trabantenstadt ist demnächst fertiggestellt. Ah, sehr gut. Wenn es uns gelingt, Römer in der Nachbarschaft dieser Gallier anzusiedeln, dann haben wir nicht nur Veni und Vidi, sondern wir haben auch wirklich Vici. Ich habe auch schon eine Kampagne vorbereitet, O Cäsar, um Mieter für die Trabantenstadt zu werben. Diese Werbekampagne ist gekonnt aufgezogen und beginnt mit einem großen Festspielabend im Circus Maximus in Rom. Im Anschluss an die Gladiatorenkämpfe findet eine Verlosung statt. Dem Gewinner winkt eine Wohnung in der Trabantenstadt, von der die meisten Zuschauer noch nie etwas gehört haben. Trabantenstadt? Was mag das denn sein? Vielleicht findest du die Antwort darauf hier in dem Prospekt, den sie verteilt haben. Zeig mal. Wollt ihr leben wie Gott in Gallien? Die Trabantenstadt steht euch offen und das keine 3 Wochen von der Stadtmitte Roms entfernt. Im geplanten Einkaufszentrum gibt es Lebensmittel, Kleider, Schmuck, Sklaven. Die Frau des Hauses kann sich mit ihren Freundinnen beim Einkaufen vergnügen, während der Mann zur Arbeit geht. Arbeitet er in Rom, so kommt er alle 6 Wochen für eine ganze Nacht nach Hause. Wenn er heimkommt, hat er die Wahl. Will er mit seinen Freunden ins Sportzentrum gehen oder mit seiner Frau einen romantischen Spaziergang durch die naturbelassenen Parkanlagen machen, in denen sich sogar Wildschweine tummeln? Vielleicht soll es auch ein Zirkusbesuch im geplanten Galiseum sein oder eine kleine Orgie mit den Nachbarn. Erfüllt euch all eure Wünsche. Ein Leben wie ein Gott. Ein Leben in der Trabantenstadt. Das ist nicht schlecht, aber ich habe mir sagen lassen, in Gallien gibt's Gegenden, wo es alles andere als ruhig zugeht. Ach, in Gallien ist das? Mhm. Oh, es fängt an! Die Vorstellung im Circus Maximus erfüllt wie stets die hohen Erwartungen der Zuschauer. Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe, alles, was das Herz eines Römers erfreut. Nun, da die beiden letzten Gladiatoren mit dem Massakrieren fertig sind, betritt der berühmte Spielleiter Franco Campus die Arena-Mitte. Und nun ist der große Augenblick gekommen. Ihr seid ein reizendes Publikum und ich glaube, nachdem sich die reizenden Gladiatoren gegenseitig für euch umgebracht haben, ist ein kräftiger Applaus angesagt. Für die Überlebenden wie für die anderen. Danke, danke! Und jetzt erfahren wir den glücklichen Gewinner einer der Wohnungen in der Trabantenstadt. Unsere reizende Vestalin hier wird jetzt eine Nummer ziehen. Eine wunderschöne römische Priesterin schreitet zu einer großen goldenen Schale in der Mitte der Arena. In der Schale befinden sich alle Nummern der verkauften Eintrittskarten. Die Entscheidung ist gefallen. 104. Wer hat die 104? Das bist ja du. Psst. 104 ist hier. Hier. Ah, da haben wir ja einen ganz reizenden Gewinner. Kommt herunter in die Arena. Applaus. Widerwillig macht sich der Römer auf den Weg in die Arena. Nur zu gerne möchte er seinen Gewinn wieder loswerden. Aber ein kurzes Gespräch mit Spielleiter Franco Campus ändert seine Meinung. Und was ist, wenn ich nicht nach Gallien will? Dann bleibt ihr in der Arena und wir lassen die Löwen los. Ich bin einverstanden. Habt ihr gehört? Er ist einverstanden. Applaus für den reizenden Gewinner! während einige Einwohner Roms ihr Hab und Gut auf Pferdewagen verladen und sich auf den Weg nach Gallien machen, wächst dort die Trabantenstadt. Und auch das ungute Gefühl der Gallier. Ich mache mir Sorgen wegen dieser Römer, Miraculix. Oh, vielleicht sind das ganz reizende Leute. Außerdem sind inzwischen die Sklaven freigelassen worden. Das ist immerhin etwas. Schließlich hat das Warten ein Ende. Der Tag der Ankunft ist gekommen. Man sagt, dass heute die ersten Mieter aus Rom eintreffen. Und Miraculix sagt, wir dürfen sie nicht verhauen. Willkommen in der Trabantenstadt. Stolz führt Baumeister Quadratus die ersten römischen Mieter herum. Unter ihnen die glücklichen Gewinner aus dem Circus Maximus. Das Einkaufszentrum ist noch nicht ganz fertiggestellt. Ihr könnt euch aber in den benachbarten Militärlagern mit Lebensmitteln versorgen. Wir haben an alles gedacht. Nur nicht an die Unternehmungslust römischer Damen. Wozu sollen wir in die Militärlager gehen? Ich habe gehört, dass es hier in der Nähe ein ganz reizendes Eingeborenendorf geben soll. Als am nächsten Tag gleich mehrere Römerinnen mit ihren Einkaufskörben in das Dorf unserer Gallier einfallen, staunen die nicht schlecht. Die Römerinnen sind äußerst angetan, vor allem von den billigen Preisen. Nur ein Sesterz pro Fisch? Wenn ich daran denke, dass sie in Rom für den gleichen Fisch 5 Sesterze verlangen, ich nehme gleich 3. Als sie in die Trabantenstadt zurückkehren, schwärmen die römischen Damen ihren Nachbarinnen von den Schnäppchen vor, die sie erstanden haben. Und das Schwert hier habe ich bei einem reizenden Handwerker namens Automatix gekauft. Echt antik. Er hat es selbst angefertigt. Oh. Tags darauf kann sich das Dorf der Gallier vor Römern kaum retten. Vor dem Fischstand von Verleinix und der Schmiede von Automatix stehen ganze Menschenschlangen. Und nicht mal die Hinkelsteine von Obelix sind von der Kauflust der römischen Touristen sicher. Könnt ihr uns so ein Ding da liefern? Wir wohnen in der Trabantenstadt. Was verlangt ihr dafür? 2 Wildschweine. Wie viel ist das in Fischen? Du Asterix, die spinnen dir. Ja, ich weiß. Ich gehe jetzt einkaufen. Im Wald gibt's ja kaum noch Wildschweine. Aber auch das Einkaufen im Dorf ist nicht mehr das, was es mal war. Durch die hohe Nachfrage der Römer haben alle Kaufleute ihre Preise erhöht. Auch Verleinigsfische sind teurer geworden. 4 Sesterze pro Fisch? Das ist Diebstahl! Wenn es nur die hohen Preise wären. Alles hat sich im Dorf durch die Anwesenheit der Römer verändert. Die Dorfbewohner sind zu Konkurrenten geworden. Weil man mit Fischen und antiken Schwertern Geld verdienen kann, reiht sich nun im Dorf Fischgeschäft an Fischgeschäft und Antiquitätenladen an Antiquitätenladen. Allen geht es nur noch ums Geld. Asterix und Miraculix sind besorgt. Die Dinge nehmen eine Wendung, die mir nicht gefällt. Das war kein Meisterstück von dir, Druide. Ich weiß. Aber das konnte ich nicht voraussehen. Ein paar von den Römern sind sogar bei mir eingedrungen und wollten meinen Kessel kaufen. Auch die Zeiten, wo Einigkeit unter uns herrschte, sind vorbei. Ich bin sicher, Asterix. Das gehört alles zu Julius Caesars Plan, um uns auszuschalten. Caesar bedient sich der Römer, die in der Trabantenstadt wohnen. Allerdings ohne ihr Wissen. Wir müssen sie aufhalten. Ich habe da eine Idee. Seine Idee führt Asterix am nächsten Morgen in die Trabantenstadt zu Quadratus. Er hat ein ungewöhnliches Anliegen. Ihr wollt eine Wohnung in der Trabantenstadt? So ist es. Tut mir leid, alles vermietet. Ein Bombenerfolg. Wir werden jedoch bald den restlichen Wald roden und weitere Bauten errichten. Da können wir euch ja eine Wohnung reservieren. Ja, ja, tut das. Man sieht sich. Wenn die Gallier anfangen, das Dorf zu verlassen, wird sich das letzte Widerstandsnest gegen die römische Besatzung bald von selbst auflösen. Cäsar wird zufrieden sein. Es könnte sein, dass Quadratus sich ein wenig zu früh freut. Denn Asterix hat einen Plan. Ob es auch zu diesem Plan gehört, dass Obelix sich auf einmal sehr merkwürdig benimmt? Wie ein wild gewordenes Monstrum stürmt er im Dorf auf ein römisches Touristenpaar zu. Beruhig dich, Obelix! Beruhig dich doch! Beim Jupiter, was ist denn in den gefahren? Beachtet ihn gar nicht! Der kann euch nur nicht riechen. Wir Barbaren folgen immer unserem Instinkt. Der spinnt, der Gallier. Ja, ein bisschen schon. Aber solange ich da bin, habt ihr nichts zu fürchten. Komm, wir gehen nach Hause. Oh ja, gehen wir. Der Römer und seine Frau sind durch ihr unerwartetes Erlebnis mit Obelix einigermaßen schockiert. Trotzdem haben sie auf dem Weg zurück zur Trabantenstadt noch Sinn für die Schönheiten der gallischen Natur. Oh, schau, die hübschen Blümchen. Halt mal die Einkaufstasche. Ich will ein Sträußchen pflücken. Gut, aber beeil dich. Der Römer ahnt nichts Gutes. Und das völlig zu Recht. Denn plötzlich stürmt Obelix hinter einem Busch hervor. Panisch flüchtet der Römer auf einen Baum. Er lässt sich erst wieder beruhigen, als Asterix auftaucht. Ihr könnt runterkommen. Ich bin da. Aber nicht loslassen. Keine Angst. Er ist wirklich nicht bösartig, wisst ihr? Er spielt nur so gern. Er spielt? Der Römer findet dieses Spiel wenig amüsant. Er schnappt sich seine Frau und stürmt so schnell wie möglich Richtung Trabantenstadt. Asterix und Obelix können sich vor Lachen kaum halten. Wie machst du das nur, dass du so wütend aussiehst, Obelix? Das habe ich von Idefix abgeguckt. Wenn er schlechte Laune hat, sieht er genauso aus. So fröhlich wie Asterix und Obelix ist dem Römer nicht zumute. Schon als er längst wieder in seiner Wohnung in der Trabantenstadt ist, klappern seine Zähne noch vor Angst. Ich hab genug. Ich kann nicht länger unter diesen Wilden leben. Beruhig dich, Liebling. Sind die Blümchen nicht hübsch? Von diesen Barbaren stand kein Wort in dem Prospekt. Sie sind aber doch ganz nett. Und der Fisch wird mit jedem Tag billiger. Jetzt geben sie einem sogar zu jedem Fisch noch eine Antiquität dazu. Und zu jeder Antiquität einen Fisch. Komm, gehen wir essen. Es gibt gezuckerte Sardinen, Makrelenaugen in Aspik und Anchovy-Konfitüre. Wie in Rom. Ach, Rom. Es hat geklopft. Jedes Mal, wenn wir zu Tische liegen, ist es dasselbe. Schnell mach auf, Liebling. Das Krakenkompott wird kalt. Entschuldigt die Störung. Habt ihr zufällig meinen Freund gesehen? Wie? Ist er nicht bei euch? Er ist mir entwischt. Er wollte euch besuchen. Wenn er kommt, gebt ihm rohes Fleisch. Das beruhigt ihn manchmal. Wer war das? Rate mal. Auf jeden Fall reisen wir morgen ab. Und so geschieht es, dass am nächsten Tag im Morgengrauen ein gepackter Pferdewagen vor dem ersten Haus der Trabantenstadt steht. Ihr kehrt zurück nach Rom? Ja, aber wieso denn? Ich habe diese Wohnung bei einem Spiel gewonnen. Ich gebe sie euch zurück. Hey! Hey! Ja! Es scheint, hier ist eine Wohnung frei. Das hat sich aber schnell herumgesprochen. Ja, es stimmt, es ist eine Wohnung frei. Ihr könnt sie haben, wenn ihr wollt. Oh, sie ist nicht für mich. Sie ist für unseren Barden Trubadix. Guten Morgen. Gut. Aufgang A, letzte Etage. Nummer 160. Soll ich's euch zeigen? Nicht nötig. Ich kenne den Weg. Wenige Minuten später betritt Trubadix mit Asterix und Obelix als Eskorte seine neue Wirkungsstätte. Gefällt's dir? Ja, sehr schön. Aber wieso bietet ihr mir diese Wohnung an, du und Miraculix? Ja, damit du in aller Ruhe singen kannst. Du hast uns oft als Barbaren bezeichnet und mit Recht. Hier in der Trabantenstadt bist du unter zivilisierten Leuten. Endlich kann ich mich unter kultivierten Menschen meiner Kunst widmen. Genau das haben wir uns auch gesagt. Die Trabantenstadt ist das Richtige für unseren Barden. Na dann, vielen Dank. Die armen Römer tun mir leid. Oh, sag bloß. Jetzt übertreibst du aber. Die Römer ahnen nicht, was ihnen bevorsteht. Als in der folgenden Nacht der Mond friedlich am Himmel steht und die römischen Mieter der Trabantenstadt selig von gallischen Antiquitäten träumen, stimmt Trubadix seine Harfe für den großen Auftritt. So, jetzt kann's losgehen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Die Götter zürnen! Die Gallier greifen an! Das Haus stürzt ein! Da ist ja das Geschrei der Fuhrleute in Rom noch angenehmer! Pack die Koffer, wir reißen ab! Am nächsten Morgen beladen alle römischen Mieter der Trabantenstadt in Windeseile ihre Pferdewagen. Wie? Ihr zieht alle aus? Nur weil ein Gallier laut und falsch singt? Leute, die so singen, sind zu allem fähig. Wir haben genug von den Barbaren. Wir fahren nach Rom zurück. Fassungslos eilt Quadratus ins Lager Aquarium, um Centurio Hasenfuß von den Ereignissen zu berichten. Das ganze Gebäude ist leer. Mit einem Streich. Nur ein Mieter ist noch da. Ein Gallier. Ein Gallier? Was für ein Gallier? Na, ein Barde. Trubadurix, glaube ich, heißt er. Trubadix, der Barde? Da haben dich die Gallier schön reingelegt. Ganz klar, deine Mieter siehst du nie wieder. Nur so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Wenn Cäsar erfährt, dass das Gebäude leer steht, gibt er das Projekt auf. Aber wenn keine Leute mehr da sind? Die Garnison von Aquarium. Deine Garnison wird in die Trabantenstadt einziehen. Dann haben wir die Leute. Die Legionäre gehorchen mir nicht mehr. Sie streiken immer noch. Wenn's dir gelingt, deine Männer zu überreden, teile ich mein Honorar mit dir. Na gut, ich werd's versuchen. Und so unternimmt Centurio Hasenfuß bei den Streikverhandlungen am Nachmittag einen gewagten Vorstoß. Ich habe euch zusammengerufen, um euch mitzuteilen, dass ich in allen Punkten nachgebe. Dennoch bleibt eine Frage offen. Die Frage der Unterkunft. Ihr habt sie noch nicht angeschnitten. Aber ich denke, dass ihr nicht länger damit einverstanden seid, im Zelt zu schlafen. Allerdings, das ist unsere Unwürdig. Genau, wir wollen nicht länger im Zelt schlafen. Entweder oder... Ich gebe nach. Ich habe das erste Haus in der Trabantenstadt beschlagnahmt. Ihr könnt ab sofort dort wohnen. Es hat geklappt, Quadratus. Aber du musst den Barden aus dem Gebäude jagen, sonst treten meine Legionäre wieder in den Streik. Und wie ich den verjagen werde. Kurze Zeit später trifft der empörte Trubadix im Dorf der Gallier ein. Überall nur noch Barbaren. Ich wurde aus dem Haus gejagt. Sie haben es beschlagnahmt für die Legionäre. Was? Ich hab gesagt, überall nur noch Barbaren. Und die Legionäre haben einen der unseren verjagt und wir lassen uns das gefallen? Niemals! Niemals! Die Legionäre von Aquarium ahnen nicht, dass verärgerte Gallier unterwegs sind zu ihnen. Sie sind völlig damit ausgelastet, die Regeln des Zusammenlebens in ihrer neuen Unterkunft zu klären. Die Suppe wird im Atrium serviert. Gegessen wird jeweils im Privattriklinium zusammen mit den Kameraden. Wir werden natürlich Miteigentümerversammlungen abhalten. Mir gefällt zum Beispiel die Einrichtung des Atriums nicht. Was ist denn an der Einrichtung auszusetzen? Ich finde sie sehr hübsch. Und der Rasen? Wer pflegt den Rasen? Meine Legionäre brauchen mal wieder eine richtige Schlacht. Sie schlafen ab. Das ist dein Problem. Meines ist dafür zu sorgen, dass es keine Schlachten mehr gibt. Das kommt vom Dach. Die Gallier greifen an. Ruhe bitte! Musizieren ist hier verboten. Das bringe ich bei der nächsten Miteigentümerversammlung zur Sprache. Während die Legionäre sich weiterhin über das Für und Wider des Musizierens in Mietobjekten austauschen, wirft sich Quadratus den heranstürmenden Galliern mutig entgegen. Halt! Stehen bleiben! Das hier ist Privatbesitz! Und außerdem ist es verboten, den Rasen zu betreten. Erstens betrete ich den Rasen nicht. Ich stehe auf meinem Häuptlingsschild. Und zweitens habt ihr Römer einen der unseren verjagt. Also werden wir jetzt euch verjagen. Zum Angriff! Werft die Eindringlinge hinaus! Ja! Ja! Ja! Verteilt euch! Ich nehme Aufgang A. Asterix und der Rest Aufgang B. Los! Ja! Ja! Es folgt ein Aufeinanderprall der Kulturen. Das zivilisierte Römische Reich. Aber man schlägt sich doch nicht in einem Gebäude! Gegen gallische Barbaren. Die letzten drei Taten gehören mir! Still, Obelix! Du nimmst das, was übrig bleibt! Kämpft beim Jupiter! Worauf wartet ihr noch? Auf die Ablösung in 2 Stunden, Centurio! Vorschrift ist Vorschrift! Der Kampf ist hart und erbittert. Und das Kräfteverhältnis mehr als eindeutig. Aua, au! Sag dem Hund, er soll mich loslassen! Hunde sind verboten in dem Gebäude! Da werde ich aber was zu berichten haben bei der nächsten Miteigentümerversammlung! Dem schwer angeschlagenen Centurio Hasenfuß bleibt nur eins zu tun. Blast zum Rückzug! Der Rückzug erfolgt weitgehend reibungslos. Und auf dem Weg ins Lager findet sich so mancher alte Bekannte wieder. Da bist du ja, Quadratus. Ja. Geh und kehre niemals wieder. Die Trabantenstadt existiert nicht mehr. Du hast recht. Ich will von diesen Barbaren nichts mehr hören. Soll Cäsar sehen, wie er mit ihnen fertig wird. Jedenfalls habe ich einen Vertrag in der Tasche. Ich gehe nach Ägypten und baue dort Pyramiden. Das ist die richtige Abwechslung für mich. Die Gebäude mitten in der Wüste und mit ruhigen Mietern. Während die angeschlagenen Römer zurückkehren ins Lager Aquarium, betrachten die Gallier ihr Werk. Die Trabantenstadt liegt in Schutt und Asche. Unsere gallischen Freunde sind zufrieden. Los, Kinder, zurück ins Dorf. Das Gebäude war nicht übel. Ich hab's mir genau angesehen. Gar nicht übel. Mag sein, aber diese modernen Gebäude sind nicht gerade solide gebaut. Was machen wir jetzt, Miraculix? Wir lassen die Bäume wieder wachsen. Ich habe Eicheln für alle. Bei Einbruch der Dunkelheit ist der Wald wieder zu seinem Recht gekommen. Und nur ein paar Ruinen zeugen davon, dass es beinahe einmal eine Trabantenstadt gegeben hätte. Miraculix, unser Druide, glaubst du wirklich, dass wir den Lauf der Dinge immer so aufhalten können, wie wir es getan haben? Natürlich nicht, Asterix. Aber wir haben ja noch Zeit. So viel Zeit. Zeit? Aber nein, wir haben keine Zeit mehr. Die Wildschweine sind fertig. Man wartet nur noch auf euch. Und nicht weit von den römischen Ruinen, in einer natürlichen Lichtung des Waldes, wo sich die Wildschweine tummeln, sind unsere Gallier wieder bei einem ihrer traditionellen Festbankette vereint. Sie feiern einen neuen Sieg. Einen Sieg über die Römer. Einen Sieg über den unerbittlichen Lauf der Zeit. Habt ihr noch von dem Wildschwein? Wir haben noch zwei.